Sie verwalten das Vermögen ihrer Kunden, sie handeln mit Wertpapieren und Devisen, sie unterstützen bei Börsengängen Investmentbanker. Vor allem wollen sie den Wert mehren, Geld machen, nicht nur für sich, vor allem für ihre Kunden. Das ging lange gut, jetzt im Nachhinein spricht man von einer Blase. Die ist im September letztes Jahr geplatzt. Die Krise, die inzwischen keine Finanz-, sondern schon lange eine Wirtschaftskrise ist, hat Millionen von Arbeitsplätzen mit sich gerissen, auch die von Bankern. Die Finanzindustrie verlor 325.000 Stellen. Noch vor nicht allzu langer Zeit nahmen Wirtschaftsstudenten viel auf sich, um an renommierten internationalen Hochschulen für diese Jobs fit gemacht zu werden. Fit gemacht wofür, fragt man sich jetzt. Über die Situation des Finanznachwuchses und was sie jetzt lernen, weiß Udo Steffens Bescheid, Präsident der Frankfurt School of Finance and Management. Ich grüße Sie, Herr Steffens. Ja, guten Tag. Herrscht jetzt Katerstimmung bei Ihnen an der Hochschule? Wie gehen die Studenten mit der Situation um? Naja, Katerstimmung herrscht sicherlich nicht, aber es ist schon etwas Realismus insgesamt eingezogen, denn wie Sie richtig vorhin schon sagten, es war doch sehr hochfliegend, viele Träume haben sich auch realisiert, große Einkommen konnten in sehr kurzer Zeit realisiert werden. Das ist jetzt sicherlich etwas anders, man ist realistischer, man fliegt insgesamt etwas tiefer, aber wichtig ist, man fliegt noch. Das heißt, man fliegt etwas tiefer, was das eigene Fortkommen, den eigenen Job angeht. Sie sagen aber, man fliegt noch. Das heißt, Sie merken jetzt keinen zurückgehenden Zulauf an Ihrer Hochschule. Es kommen nicht weniger Studenten mit dem Traum, in diese Richtung zu gehen. Nein, ganz im Gegenteil. Man kann eigentlich sagen, dass Business Schools oder auch wirtschaftlich orientierte Universitäten, so mal sie ein Executive Master oder überhaupt ein Masterangebot haben, was eine gewisse Beruflichkeit auch hat, eigentlich antizyklisch reagieren. Denn viele jüngere oder auch mittelalte Professionals aus diesem Bereich der Kapitalmarktorientierung in den Banken sagen natürlich, wenn ich jetzt freigesetzt werde, kann ich doch diese Zeit lebenslaufschonend durchaus für eine Weiterqualifikation nutzen. Und wir sehen also hier, wenn Sie so wollen, einen Kontereffekt, das heißt insbesondere unser Angebot Master of Science in Finance ist deutlich überbucht. Das heißt, die Leute parken sich erstmal selber ein bisschen an der Hochschule. Aber was ist mit jungen Leuten, die ja durchaus auch ihre Träume vielleicht verloren haben, die vor allem damit konfrontiert werden, dass ihr Job plötzlich ein wahnsinnig schlechtes Image hat? Ja, das ist sicherlich richtig ein Problem der Bankindustrie insgesamt, nicht? Wir sehen ja, dass die Bankindustrie durchaus für etwas mitschuldig gehalten wird für die globale Krise. Und das bedeutet natürlich, dass talentierte Schulabsolventen sehr kritisch sein werden, sich für diesen Bereich ausbilden zu lassen. Von daher wird man da sicherlich mit einer Dämpfung rechnen müssen, die eben in ganz spezifische Finance- oder insbesondere kapitalmarktorientierte Studiengänge hineingehen. Da wird man realistischer sein. Gleichwohl muss man natürlich sagen, dass die demografische Entwicklung uns wiederum in den Rücken bläst. Denn es sind ja viel mehr Studenten, die in den nächsten 5 bis 8 Jahren noch eben eine Hochschulausbildung suchen werden. Von daher wird auch für unsere Institution oder auch für andere sicherlich noch ein gewisses Prozentchen abfallen. Merken Sie denn auch zum Beispiel ein Umschwenken in andere, nicht so risikobehaftete Bereiche? Na, das ist richtig. Wobei, wenn Sie sagen, Investmentbanker und der Risikoorientierung, die werden ja auch eben kompensiert. Derjenige, der da reingeht, kann und hat zumindest eine faire Chance, in relativ kurzer Zeit sehr viel Geld verdienen. Dafür muss er das Risiko nehmen, dass er auch in sehr kurzer Zeit rausfliegt. Von daher ist letztlich immer eine Saldorechnung entscheidend. Und Menschen, die das mental nicht so gut können oder auch nicht wollen, werden sich von vornherein anders entscheiden. Es ist nicht so, dass beispielsweise die Kapitalmarktorientierung, das Investmentbanking sozusagen jetzt tot wäre. Ich bin ganz sicher, dass es sehr kräftig wieder zurückkommen wird, weil natürlich diese Menschen und auch diese Art von Business gebraucht werden, insbesondere in einer globalisierten Welt. Und sie müssen nur jetzt einlösen, dass sie eben auch wirklich Wohlfahrt schaffen, nicht nur Wohlfahrt vernichten. Von daher bin ich optimistisch. Aber es ist eben ein ganz bestimmter Menschenschlag, der das für sich gelten lässt. Investmentbanking wird zurückkommen, sagt Udo Steffens im Deutschlandradio Kultur. Er ist der Leiter der Frankfurt School of Finance and Management. Herr Steffens, die Krise ist ja nun durch falsches Investment ausgelöst worden. Was für Lehren zieht man denn jetzt in der Lehre? Naja, es ist zunächst einmal so, dass sowohl wir als auch eben andere große Business Schools, die ja insbesondere durch ihre MBAs sehr nachhaltig die großen international tätigen Banken mit ihrem Nachwuchs letztlich beliefert haben, gehen jetzt schon sehr kritisch mit sich selbst ins Gericht und sagen, was haben wir falsch gemacht? Beim Curriculum und natürlich auch bei dem ganzen, wenn Sie so wollen, mentalen Dispositionen. Und eine der großen Diskussionen ist immer, wir brauchen mehr Interdisziplinarität. Das heißt, Wir müssen Investmentbanker oder kapitalmarktorientierte Banker auch interdisziplinärer ausbilden. Sie müssen über den Tellerrand schauen und nicht nur modellgläubig sozusagen den Zahlen hinterher schauen. Ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, die jetzt auch allmählich umgesetzt wird. Das heißt, Sie wollen dem Vorwurf, also jetzt mal entgegentreten, Banker hätten den realen Blick auf die Welt verloren und jetzt mit interdisziplinären Studiengängen versuchen Sie dem wieder ihn auf die reale Welt zu richten. Ja, respektive auch in der Komposition der Fächer. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand sich illegal verhalten hätte. Aber beispielsweise auch die Modelle sind an sich nicht falsch. Aber man hat zum Beispiel nicht mitmodelliert, wie sich verschiedene Modelle eben auf Anreizfragestellungen letztlich auswirken. Wenn ein solches Businessmodell läuft, was bedeutet das für die Institution, für die einzelnen handelnden Menschen? Und diese Anreizproblematiken müssen mitmodelliert werden. Und damit kommt eben die ganze Fragestellung der Boni, wann Boni, wie hoch der Boni, mit deutlicher in den Blick, als das vorher der Fall war. Gibt es eigentlich auch sowas wie Selbstkritik, an das Falsche geglaubt zu haben? Nicht nur das Falsche vielleicht in der Lehre etwas falsch modelliert, wie Sie sagen, zu haben, sondern auch an das Falsche geglaubt zu haben? Ich glaube schon. Diese Kritik ist insbesondere in der großen Diskussion, wie man beispielsweise eben die Alterssicherung strukturieren soll. Es gab durchaus viele, ich will sagen, ich war da auch nicht ganz fern von, die gesagt haben, wir müssen also die Alterssicherung deutlich höher, 60-70% kapitalmarktorientiert machen. Jetzt sehen wir aber, dass dadurch eben die Werte nicht wirklich nachhaltig erhalten werden konnten. Von daher wird man jetzt darüber Diskussionen führen, wie viel Generationenvertrag muss drin sein und wie viel gleichwohl Kapitalmarktorientierung kann das Ganze vertragen, um eben auch intergenerationale Gerechtigkeit zu gewährleisten bei abschmelzenden Menschen in entwickelten Ländern. Also von daher hat, glaube ich, diese Krise heilsamste Wirkung, insbesondere auf die Lehre, die Forschung, überhaupt auf das ganze Zukunftsgeschehen hinsichtlich der Formung, der Architektur globaler Finanzsysteme. Ich höre bei Ihnen durch so ein bisschen das Wort staatliche Lenkung. Ohne Rettungsschirme, Bürgschaften, Konjunkturpakete, Enteignung und so weiter wüssten wir eigentlich nicht mehr genau, wo wir jetzt stünden in der Krise. Welche Bedeutung erfahren diese Mittel eben staatlicher Lenkung jetzt bei Ihnen in der Lehre? Wie anerkannt sind sie nun? Nein, die sind nicht anerkannt. Wir glauben in vielen verschiedenen Expertisen das auch nachgewiesen zu haben, dass hier der Staat in vielen, vielen Bereichen deutlich übersteuert. Es ist ja nicht das so, dass wir Marktversagen hätten, sondern es ist so, dass wir die Effekte und die Ergebnisse des Markt, wenn Sie so wollen, Handels nicht ertragen wollen. Als Gesellschaft, nicht unbedingt als Businessleute, weil natürlich die sozialen Effekte, Klammer auf Arbeitslosigkeit, Wertvernichtung, nicht, wenn Sie so wollen, ausbalanciert von der Gesellschaft getragen werden wollen und können vielleicht auch. Und für die ist dann der Staat wieder zuständig. Und darum geht der Staat rein und rettet letztlich auch diejenigen, die eigentlich für diese Fehlentwicklung verantwortlich sind, die eigentlich durch den Markt abgestraft werden, de facto auch werden, nur dann eben durch die staatliche Hand gerettet werden, aufgrund anderer Erwägungen, aber nicht Erwägungen, die mit Wettbewerb zu tun haben. Also das Fundament der Marktwirtschaftslehre ist nicht erschüttert in Ihren Augen? Doch, es ist natürlich jetzt schon erschüttert, weil der Staat natürlich massiv intervenieren, jetzt könnte man sagen, in Klammern muss, weil wir die Effekte nicht tragen wollen, sondern wir sehen schon, dass damit eben das ganze Verhältnis zwischen Privat, also Markt im Wesentlichen und Staat neu verschoben wird. Wir werden eine neue politische Ökonomie zu diskutieren haben, wenn die Krise sich etwas beruhigt haben. Und man wird auch sehen, ob der Staat in der Lage ist, sich aus diesen starken Interventionsgeschehnissen zurückzuziehen. Ob er das schafft, mental auch. Oder wir haben ja auch viele, durchaus auch bei konservativen Politiken, sehr etatistische Überlegungen. Macht spielt eine große Rolle. Und das ist noch nicht ausgestanden, wie sich das in den nächsten Jahren dann weiterentwickeln wird. Das heißt, wie diskutieren Sie momentan mit Ihren Studenten? Wir diskutieren genau diese Themen. Wie viel Markt muss sein und wie viel staatliche Beschützung zur Vermeidung negativer sozialer Effekte können wir sozusagen auch wissenschaftlich begründen. Und wir diskutieren natürlich auch neue Szenarien des Verhältnisses zwischen staatlicher Interventionsnotwendigkeit und auch der Möglichkeit, hier diejenigen, die am Markt sich falsch verhalten haben, die dann auch abzustrafen mit nachhaltigen Wertverlusten. Und das ist natürlich eine Diskussion, da ist das Ergebnis auch offen, weil leider ist es in diesen komplexen Welten so, dass es wenig richtig und falsch noch gibt, sondern es gibt eben vielfach nur noch Schattierungen von etwas mehr richtig und etwas mehr falsch. Es ist schwierig, da hier wirklich kategorisch die Dinge zu bestimmen. Das Ende dieses Hypes, sehen Sie das also auch als Chance? Es ist schon eine Chance, es wird auch eine sein. Nur müssen wir gerade in Deutschland als eine der großen, wenn Sie so wollen, Gewinner auch globaler Wirtschaftsgeschehnisse uns davor selber warnen, dass wir gerade in der im Finance-Bereich nicht jetzt sagen, die Zukunft lege im Dorfbanking, sondern wir brauchen global operierende Finanzinstitutionen, gerade aus Deutschland heraus, weil sie natürlich entscheidend sind, auch machtpolitisch entscheidend sind für die Gestaltung der Zukunft. Von daher müssen wir schauen, in welcher Weise kann man jetzt diese Auswüchse vermeiden durch bessere Regulierung, ohne sie zu ersticken. Und das ist, glaube ich, die Kunst der Politik, die im Augenblick gefordert ist. Udo Steffens im Deutschlandradio Kultur. Er leitet die Frankfurt School of Finance and Management. Ich danke Ihnen, Herr Steffens. Danke Ihnen sehr.